Transparenz für die Ohren. Vielen Dank dafür. Die Aufzeichnung läuft. Ich begrüße euch alle zur, gezählt habe ich jetzt auch gar nicht, ich glaube, das ist die zweite oder dritte Sitzung, die wir hier machen mit dem neu gewählten Vorstand. Heute ist der 22.11.2018, 20.13 Uhr. Und wenn ich das richtig sehe, sind wir beschlussfähig mit 6 Personen gerade hier im Vorstand. Und jetzt muss ich mal wieder meine Tagesordnung hier vorholen. Genau, die Tagesordnung habt ihr im Pad. Das Pad ist gleich eingeblendet, habt ihr alle drauf geguckt. Und gibt es da irgendwelche Einwände, Ergänzungen, Wünsche? Scheint es nicht zu geben, also sind wir wohl alle dafür. Dann machen wir das so, wie es da drin steht. Einstimmig, glaube ich, reicht, wenn man das Protokoll schreibt. Ne? So, das Protokoll vom letzten Mal ist sicherlich durchgeguckt worden. Gibt es dagegen Einwände, Ergänzungen, Änderungen, Wünsche? Höre ich auch nicht, also ist das augenscheinlich angenommen, danke. Und dann die Berichte, was haben wir alles die letzten 2 Wochen gemacht? Da ich da jetzt als Erster drin stehe, fange ich mal einfach an. Ich war beim BPT, aber habe, so wie ich auch reingeschrieben habe, als 1V-Nummer kurz gegrüßt. Ansonsten war ich als Basispirat da und das brauchen wir hier nicht weiter zu erwähnen. Dann habe ich am nächsten Tag, am Sonntag, war ich halt nicht mehr da, weil ich habe am offene Kommunen NRW Barcamp teilgenommen. In Wuppertal ist eine jährliche Veranstaltung der Open Data, Open Government Community und das ist immer sehr wichtig, denke ich, da auch vertreten zu sein und ich war auch als Pirat da gerne gesehen. Und in der Zeit, den letzten 2 Wochen, hatte ich noch diverse Gespräche mit Menschen, die hier in der Partei arbeiten, vor allen Dingen auf Kreisebene. Dann habe ich als einfacher Basispirat auch noch ein paar Sachen gemacht für ein BBT mit Kassenprüfung und so. Das hat aber alles nichts mit Vorstandsarbeit zu tun, deswegen habe ich das jetzt hier weg, hat nur viel Zeit gekostet. Und damit wäre ich mit meinem Bericht soweit fertig. Tatjana, bitte. Ja, hallo zusammen. Ich hoffe, ihr seid alle erholt vom BBT. Ich war am 10. November als 2V auf dem 40. Geburtstag der Wählergemeinschaft Grüne in Mahl, habe dort Gespräche geführt, unter anderem auch mit ATTAC beispielsweise und mit anderen Parteien, die dort zugegen waren. Oh, danke, Elder. Ich war, wie die meisten von euch, auch beim BPT in Düsseldorf und wünsche dem neuen Vorstand ein gutes Händchen. Sonntag, als Frank da nicht mehr da war und Balli total im Schnittchenwirbel war, gab es noch eine 1V-2V-Runde, auf der ich uns vertreten habe, ein bisschen Austausch mit den anderen Landesverbänden. Das war ganz ergiebig und unsere Wünsche so an den neuen BUFO. Ansonsten Tickets, die AGÖA fiel aus während des tollen Kandidatengrins. Danke, Bernd. Bei Fragen. Frank, ich mache einfach weiter, du musst mich nicht auf. Genau, das sieht ja jeder von euch. Ich habe eben nicht nach Fragen gefragt, aber es hat ja auch keiner gefragt. Da gab es auch keine Fragen. Logischerweise nicht nur die Teilnahme, obwohl ich wenig mitbekommen habe und Orga Catering und Technik BPT 182 inklusive nachfolgender Abrechnung. Das hat jetzt nichts mit dem LAVO zu tun, aber das wird sich in Zukunft hoffentlich ändern. Ich werde zusehen, dass ich bei solchen Gelegenheiten dann mehr am Geschehen teilnehme. Ansonsten hat mir Elda Unterschriften für ganz Ostwestfalen und ich glaube, Warndorf hast du jetzt auch mit dazu gepackt, weiß ich jetzt gar nicht, hat Gordana in den Händen und die werden an die Städte und Gemeinden versendet. Kandidatengrillen war ich auch, habe zugehört, dann diverse Telefonate, auch mit Herne und nochmal nachgefragt. Die gute Frau für die Hallenvergabe dort ist leider im Moment immer noch nicht wieder da und ich habe noch keine Antwort. Dass ich bei meinem eigenen Stammtisch bin, ist klar. Was ich noch vorhabe, ist, ich werde die Mindener besuchen, die ja jetzt einen neuen Vorsitzenden haben und das ist ja mein Einflussbereich, also OWL halt. Das war's im Groben. Ja, danke, Balli. Hey, dann machst du weiter, bitte. Ja, gern. Also auch ich war auch beim BPT 18.2 in Düsseldorf gewesen, habe dabei am PolGF-Treffen, also frisch nach der Wahl der beiden PolGFs, ich glaube einer davon ist sogar hier, da in dieser kurzen Runde, kurzes Beschnuppern und ja, anschauen was, und abhören, was wir dann so machen. Dabei habe ich, was ist das sogar, ach doch, beide, Entschuldigung, ja. Ja, ich war auch beim Team PolGF Bund jetzt am Dienstag und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob am Dienstag davor, ja, ich glaube, da war ich auch da gewesen. Die Links dazu kann ich nochmal hier zupacken. Habe ich jetzt diesmal jetzt nicht gemacht. Ja, und ich bin weiter noch an dieser Wiki-KV-Sache dran. Aktuell sieht es immer besser aus, und jeden Tag, wenn ich da rein will. Und da habe ich quasi noch das Glück, dass ich in kurzer, also in direkter Verbindung zum Yoshi Bär da stehe, der mir da wunderbar unter die Arme greifen kann. Auch nochmal Dank an ihn, der reißt sich da wirklich ein Bein aus dafür und für eine Sache, die im Grunde eigentlich meiner Meinung nach nicht unbedingt hohe Priorität hat. Also danke dafür nochmal. Den BPT habe ich auch noch dazu genutzt, nochmal auch ein Dasein in Düsseldorf in der LGS die Unterstützerunterschriften abzuholen, die dort alle aufgelaufen sind mit der Zeit. Habe sie dann auf dem BPT am Sonntag dann auch großteilig verteilen können, bis auf 62 Stück, die ich noch habe, aber dazu gleich unter sonstiges mehr. Doch, das lasst uns mal. Ja, vielen Dank, Helga. Bernd? Ja, vielen Dank, Elder. Ich hoffe, du hast die Namen sortiert, denen du die Unterschiedsunterschriften, also die Formulare in die Hand gedrückt hast. Ansonsten darf ich mich natürlich auch den Glückwünschen an den neuen Bufo und Wünsche für ein glückliches Händchen anschließen, was Tatjana gesagt hat. Auch ich war am vergangenen Wochenende, Samstag und Sonntag zum BPT in Düsseldorf anwesend. Dann hatten wir einen Tag vorher die Sprechstunde mit dem Thema Hambacher Forst. Das war soweit ganz gut. Es war dann doch relativ wenig Resonanz, also relativ wenig Zuhörer. Viele sagten auf dem BBT, sie hätten es dann doch nicht mitbekommen. Gut, da muss ich mir beim nächsten Mal was anderes einfallen lassen. Es gibt aber auch einen Link zur Aufzeichnung, den habe ich auch gepostet. Von daher kann man sich das gerne auch im Nachgang anhören, wenn die Zeit günstiger ist. Und für Feedback bin ich natürlich auch immer dankbar. Dann so ein bisschen das übliche Banken, Finanzamt, da ist noch ein Vorgang auf, den ich nächste Woche abschließen kann. Der Rewe sieht so aus, dass noch die Abstimmung, es fehlen noch, glaube ich, rund ein halbes Dutzend Buchungen, Abstimmungsbuchungen zwischen Land und Bund. Dann ist der, soweit ich weiß, fertig. Allerdings gab es noch ein paar Nachfragen vom Wirtschaftsprüfer, aber das sollte alles, liegt alles in den allerletzten Zügen. Also wir werden da auch termingerecht durchs Ziel gehen und harren der Dinge, die da kommen sollen. Es sieht auch so aus, oder wir gehen alle davon aus, dass der, ich habe also mit mehreren Schatzmeistern gesprochen, wir gehen alle davon aus, dass der Gesamtrechenschaftsbericht auch für die Partei auch termingerecht durchs Ziel gehen wird. Gut, und dann noch halt den üblichen Schatzitrödel, so was man so macht, wenn man Schatzmeister ist. Und das war es dann auch schon. Die Kandidatenmammels lasse ich gerne unter den Tisch fallen, weil ich glaube nicht, dass sie zur Vorstandsarbeit dazugehören. Vielen Dank soweit. Bei Fragen bitte Fragen. Und ansonsten danke für das Vertrauen. Ja, vielen Dank auch dafür. Frage, ja nicht Frage, du hast jetzt schon angekündigt, auf dem letzten Drücker wird es wieder fertig. Gibt es hier von den NRW-KVs noch irgendwelche Dinge zu klären? Nein, von den KVs nicht mehr. Okay. Gut, dann kurz zwischendurch. Weil es wird Düsseldorf extra geprüft werden, aber das ist halt also zwei KVs werden dann immer nochmal gesondert geprüft oder durchgegangen. Aber grundsätzlich sind erstmal alle KVs soweit fertig. Es kann sein, dass im Rahmen dieser Sonderprüfung sich dann nochmal was ergibt, aber das wird man dann sehen. Genau, die Sonderprüfung, das ist, wo der Wirtschaftsprüfer immer nochmal auswürfelt und sich irgendwelche rauspickt, um da mal genauer hinzugucken. Exakt, so ist das. Das ist ja auch gut so. Ja, das denke ich auch. So, und dann ganz kurz, weil ich es eben übersehen habe, wir haben ja sogar zwei Bundesvorstände hier. Auch euch nochmal herzlich willkommen und alles Gute. Und dann gehen wir mal weiter. Ralf ist am Arbeiten. Bastian anscheinend auch. Dann ist der Christian bitte dran. Ja, einen schönen guten Abend. Was habe ich in den letzten 14 Tagen getan? Auch ich war natürlich auf dem BPT in Düsseldorf. Auch von meiner Seite aus herzlichen Glückwunsch an den neuen Bundesvorstand. Ja, dann habe ich mich in den Tickets eingearbeitet, ordentlich Tickets geschubst, habe im Mumble die AG Drogen- und Suchtpolitik besucht, war auch hier beim Kandidatengrillen, beim Hambacher Forst, PolGF unterwegs. Ja, ich habe angefangen, mein Wiki-Profil zu errichten, weil das ist mir fast untergegangen, dass ich auch das noch zu tun habe. Und wir hier in Duisburg treffen gerade die ersten Vorbereitungen für den Global Marihuana March 2019, wo wir gerade ja ein Motto und ein Layout kreieren und halt für Spenden ja gerade aufrufen, damit wir auch Gelder zusammenbekommen. Okay, danke dafür. Gibt es schon ein Datum für den GMM? Ja, der Global Marihuana March, der GMM, findet immer am ersten Samstag im Mai statt. Das heißt also am 4. oder 5.5. Entschuldigung, ich habe jetzt den Kalender nicht offen. Der erste Samstag im Mai, das ist der Global Marihuana March Tag. Ja. Gut, danke dafür. Ja, dann sind wir mit den Berichten soweit durch. Die Statistik lese ich jetzt nicht vor. Als Termin. Hinweis, die Programmkonferenz, die vierte in diesem Jahr vom UFO in Kassel, findet statt jetzt am kommenden Wochenende. Ich weiß nicht, ist hier jemand, der da hinfahren kann oder angemeldet ist? Sieht nicht so aus im Moment. Dann machen wir weiter. Die Marina haben wir nachher, unter Sonstiges wollten wir dazu noch was sagen. 26.01. Marina NRW, unsere hier in Bochum. Ich dachte, war das nicht Bottrop? Bochum? Egal. Alles klar, gut. So, dann haben wir die weiteren Punkte. Da gehe ich jetzt aber ein bisschen schneller. Also die Workflow seit der letzten Sitzung. Was wäre hierzu zu sagen? Ja, hier kann ich nur sagen, es ist im Grunde noch der gleiche Stand wie im letzten Mal ist, nur dass eben auf dieser Kreisverbände-Seite der Sachstand immer besser wird. Also umso mehr VKVs und KVs ich da jetzt irgendwie erreiche und mir da die Daten abgleichen kann, desto mehr stehen dann auch unten in dieser Liste drin. Die sind dann aktualisiert und da kann auch jeder Kreisverband oder auch virtuelle Kreisverband kann sich dann selber auch auf seiner eigenen Wiki-Seite damit aktualisieren. Das heißt, die Daten, die dort eingetragen werden, die aktualisieren automatisch diese Seite. Das ist die Bitte, die ich dann machen kann. Deswegen auch die große Arbeit mit dem Yoshi-Bär, das, was ich jetzt anfangs in meinem Bericht genannt habe, weil wir haben das Ganze so aufgebaut, dass das bundesweit nutzbar wäre. Das war so auch die Bitte gewesen, die ich dann auch gemacht habe, dass wir nicht auf einmal jeder Landesverband da sein eigenes Ding dann bauen muss, sondern wir haben dann etwas Funktionierendes, was wir auch gerne nach außen tragen können, die aber dann natürlich nicht auf unserer Seite landen. Darum geht es nicht. Also wenn jetzt der KV Buxtehude jetzt da sich da einträgt, heißt es nicht, dass er auch mal bei NRW auch mit auftaucht. Das sollte natürlich nicht sein, aber der kann dann halt im Landesverband Niedersachsen halt irgendwo drinstehen. Das ist so die grobe Idee. Aber das Ding hat noch ein paar kleine Schönheitsfehler, kann man unter anderem sehen, wenn man sich jetzt die Seite von Lübbecke anguckt, die ich jetzt heute aktualisiert habe. Da ist leider noch das Logo des Kreis Recklinghausen drin. Ist halt noch ein kleiner Schönheitsfehler, aber da arbeiten wir dran. Das ist auch keine böse Absicht. Okay, danke. Ja, das sind so die Dinge, die hoffentlich dann auch irgendwann mal fertig werden. Wobei manche Sachen, die wir so zum Laufen gekriegt haben, die laufen ja dann auch jahrelang. Gut, hoffen wir mal das Beste. Ja, aber danke auf jeden Fall, dass du dich da weiter drum kümmerst. Das Thema Geschäftsordnung, ja, das steht immer noch offen. Das müssen wir jetzt auch offen lassen, weil da haben wir ja gesagt, dass wir diesen einen Paragrafen, das heißt die Aufgabenverteilung, so lange offen lassen, bis wir unsere Klausur gehabt haben. Und die steht ja noch aus. Alles andere war ja insoweit klar, haben wir ja ganz bei der ersten Sitzung schon zugesprochen. Das heißt also, wir haben prinzipiell eine Geschäftsordnung. Okay, dann gab es von Seiten der Mitglieder tatsächlich keine Anträge an den Landesvorstand, zumindest jetzt keine aktuellen in den letzten 2 Wochen, was sicherlich auch daran liegt, Kandidatengrillen, Vorstandswahl im Bund und so weiter, war da das Interesse und die Aufmerksamkeit halt an anderer Stelle. Das ist ganz gut, denn wir haben halt ein paar, die hier noch liegen, zur Wiedervorlage geholt. Aber erstmal haben wir noch Umlaufbeschlüsse, die muss ich jetzt, glaube ich, vorlesen, oder? Es gibt hier eine alte Tradition, dass ich das mache. Oh, ja, dann bitte schön. Danke sehr. Also ihr habt mit den Tickets 305516 und 305517 zwei neue Mitglieder im Landesverband aufgenommen. Da freuen wir uns sehr drüber. Genau. Und dann gab es noch einen VKV-Antrag aus Aachen mit der Ticketnummer 305777. Die baten um einen Zuschuss für ihre private Weihnachtsfeier. Diesen Antrag habt ihr abgelehnt und auch mit einer entsprechenden Begründung ist das an die Antragsteller zurückgegangen. Nämlich, dass eine Bewirtung von Parteimitgliedern zum Beispiel auf Sommerfesten, Bowlingbahnen oder ähnlichen privaten Veranstaltungen, die nicht als allgemeine politische Arbeit gelten, ist laut Parteiengesetz nicht zulässig. Den Link habe ich auch mitgeschickt. Das war's. Ja, vielen Dank, Marco. Ja, so ein Punkt kommt tatsächlich ja immer wieder. Aber ich glaube, das ist auch verständlich. Ich denke mal, die Parteimitglieder zahlen ihre Beiträge für politische Arbeit und nicht für Partys. Auch wenn das zu verstehen ist, dass man das hier auch als VKV, KV oder wie auch immer, den Mitgliedern mal etwas Gutes tun möchte. Aber da muss man halt an anderer Stelle sammeln und mal den Hut rumgehen lassen. Das klappt eigentlich ja auch. So, dann kommen wir jetzt zu den Wiedervorlagen. Wiedervorlage, Ticket 304019. Die Anfrage zu Baden-Württemberg über Unterstützung und Nutzung des OTS-Presseverteilers, das heißt Beteiligung an den Kosten, die, wie ich das inzwischen auch gehört habe, hier vom Landesverband Baden-Württemberg erstmal vorgelegt worden. Das heißt, hier ist für die Gesamtpartei oder die Möglichkeit, dass die Gesamtpartei diesen Presseverteiler nutzt. Wir hatten darüber schon mal gesprochen. Gibt es dazu Wortmeldungen heute? Ja, gar keine geht ja nicht, weil ich denke, also ich wäre dafür, dass wir hier einen Betrag bereitstellen und uns mit an den Kosten beteiligen und dann gegebenenfalls, wenn wir hier eine sinnvolle und gute Pressemitteilung haben, die dann auch über diesen Verteiler schicken. Na gut. Tatjana hat ja eben schon geschrieben, dass die Niedersachsen sich auch mit 500 Euro beteiligen. Das ist erstmal auch für die Zuhörer interessant. Wir hatten gesagt, vom Vorstand her, das darf man hier auch sagen, dass wir eigentlich erst geeignete Beiträge brauchen, um daran teilzunehmen. Aber ich denke, zur Förderung des ganzen Bundes und des ganzen Systems bin ich auch für, ich sage jetzt mal, 500 Euro Teilnahme an dem OTS, schauen wir mal. Ja, bitte, Bernd. Ja, vielen Dank. Also Baden-Württemberg hat das Ding, soweit ich informiert bin, jetzt auch schon längst bestellt. Also die haben auch gar nicht mehr das Wasser halten können. Ja, das macht man, wenn man glaubt, dass man eine gute Idee hat. Und da guckt man auch nicht mehr nach rechts und nach links. Und sieht so aus, als hätten sie dann die Beteiligung doch gar nicht benötigt. Wie aber auch immer. Das ist natürlich immer eine gute Tradition der Solidarität, dass man sich beteiligt. Es gibt aber zumindest von mir ein dickes Aber oder sogar zwei, nämlich in der Tat sehe ich das als äußerst bedenklich an, dass sich alles weiter zerfasert. Mir erschließt sich nach wie vor nicht, warum Baden-Württemberg jetzt auf einmal LV-weit die Führenden in Sachen Presseverteilung sind. Keine Ahnung, warum das so sein muss. Und das Zweite ist dann in der Tat noch nicht mal das Henne-Ei-Problem, weil hier ist ziemlich klar und deutlich, ob Henne oder Ei eher da ist. Nämlich tatsächlich, wenn ich solche Tools bestelle, ja, oder kaufe oder den Auftrag dafür gebe, dann sollte ich erst wissen, was ich damit machen will. Und das ist eigentlich gang und gäbe überall, wo man sich mit solchen Sachen auseinandersetzt, wo man sich insgesamt mit der Herstellung von irgendwelchen Produkten herstellt. Ja. Tatsächlich wird hier erstmal die Maschine gekauft, ja, und dann wird überlegt, was ich mit der Maschine machen kann. Das ist nach wie vor der falsche Weg. Ich sperre mich nicht, sowas zu unterstützen. Ich sperre mich nicht dagegen, sich zu beteiligen an solchen Sachen. Aber dass man dass man erstmal fröhlich die Möglichkeiten schafft, ohne dass man weiß, was man mit diesen Möglichkeiten überhaupt erstmal machen will. Ja, das ist nach wie vor ein Kardinalfehler in dieser Partei. Ich bin klar dagegen, weil eben diese Grundfehler nach wie vor immer noch vorkommen und nicht beseitigt sind und auch keiner irgendwie da was drauf gibt, wenn man mit Gegenargumenten kommt. Nicht was zu sagen, aber da gab es jetzt eine Wortmeldung. Herr Dax, da bitte. Es gab ja den Antrag zur Open Source Hardware, habe ich sehr begrüßt. Und da würde ich wirklich vorschlagen, dass wir in Zukunft uns bemühen, Hardware mit Bauanleitung zu machen, die jeder Mensch nachbauen kann. Die kann ja auch aus Herstprodukten gemacht werden oder sowas. Also nicht alles muss digital sein, was Piraten machen. Und von daher sehe ich das so, dass das in der Tat sehr zu begrüßen ist, was der Superkonduktor gesagt hat. Vielen Dank. Okay, wir sind jetzt gerade beim Antrag OTS Presseverteiler. Anfrage, etwas andere Baustelle, trotzdem danke. Bernd, ich verstehe, ich bin ja eigentlich relativ nah bei dir. Also hier Geld verschenken und aus dem Fenster werfen, absolut nicht mein Ding. Ich denke schon, dass sich was dabei gedacht wurde, weil erinnere dich bitte an die Zeitvorgabe 7 Monate. Der Vertrag geht 7 Monate, das heißt, das Denken ist schon ganz klar Richtung Europawahl und unsere Kommunalwahlen, die halt in den verschiedenen Bundesländern ja hier auch noch stattfinden, ne, zu dem Zeitpunkt Mai. Das heißt, hier ist ein Verteilmechanismus gebucht worden im Hinblick auf die Wahl und mit der Hoffnung oder wie auch immer, dass man zu den Wahlen doch schon das ein oder andere vielleicht zu sagen hat in den verschiedenen Teilen von Deutschland als Piratenpartei. Und dafür wurde hier die Möglichkeit eines Verteilinstruments geschaffen. Insofern ist das nicht ganz ohne Konzept, dass sich jetzt natürlich auch in einem neuen Bundesvorstand irgendwo die Menschen erst finden müssen und so weiter. Das ist ganz klar. Allerdings ist auch wieder dieser OTS-Verteiler jetzt nicht so eine obskure Absonderlichkeit, wo es 1000 Vergleichsprodukte gibt. Und sicherlich ist der Erfolg der einen PM, mein Abgeordneter Hetzt, hat dazu beigetragen, jetzt ausgerechnet diese zu verhandeln. Aber anyway, du möchtest noch mal was dazu sagen, bitte. Nee, ich wollte auf den einen Punkt nur eingehen. Wenn es diese Konzepte gibt, das mag ja möglich sein, kann ich ja nicht in Abrede stellen, weiß ich halt auch nicht, dann hätte man die ja auch mitgeben können. Ja, da hätte man ja zumindest auch mal eine Grobplanung mitgeben können, wo man sich denn oder wo man denn hinplant oder hingeplant hat und wofür man das dann unbedingt dann eben auch braucht. All das ist nicht stattgefunden. Von daher gehe ich einfach davon aus, dass eben, dass ich eben den lieben Kollegen halt eben so ein Konzept oder so eine mittelfristige Planung eben nicht unterstellen kann. Hilft nichts. Okay, also das war für mich von Anfang an klar mit den 7 Monaten und ich meine, das wurde aber auch gesagt, als sie bei uns waren, dass sie die Europawahl im Kopf haben und insofern halt bis Ende Mai. Allerdings sind die Pressekonzepte, das ist auch hier unsere Sache im Land, also der Bund wird seins machen und wir müssen hier bei uns selber überlegen. Wir haben dann ein Werkzeug und nur das Werkzeug, wie wir es bedienen, das müssen wir uns selber noch machen. Das kriegen wir nicht dabei geliefert. Okay, sollen wir denn jetzt, um hier einen Schritt weiterzukommen, die Summe mit 500 dann auch festnageln? Bräuchten wir dazu einen Antrag, einen separaten Punkt? Müssen wir das im Umlauf beschließen oder wie würden wir das vereinbaren können? Marco, bitte. Ja, ich habe den Antrag jetzt gerade schon gepostet. Fehlt noch die Summe direkt unter dem Bereich jetzt hier. Also ihr könnt das jetzt beschließen oder im Umlauf beschließen, aber ihr wolltet eigentlich, glaube ich, relativ zeitnah Bescheid sagen. Ja, wenn wir hier beschlussfähig sind, dann sollten wir das auch machen. Beschluss brauchst du tatsächlich, weil das andere war nur eine Anfrage erstmal und von daher vielen Dank, Vako. Alles völlig richtig so. Gut, dann finde ich, sollten wir das hier beschließen. Also ich hatte die Rückmeldung, dass wir hier darüber sprechen und dass ich das noch ein bisschen hinziehe. Die hatte ich übrigens bei mir schon gegeben. Mumble, also insofern wissen wir Bescheid. Dann machen wir einfach die... Möchte jemand eine andere Summe eintragen? Bleiben wir dabei. Also Summe 500 Euro als Beteiligung an dem Projekt, was Babel vorgeschlagen hat, ich weiß gar nicht, wie heißt es denn, Unterstützung und Nutzung OTS-Presseverteiler, bezahlbar per sofort. Wer ist dafür? Von oben runter. Mit B. Dafür. Ich stimme auch dafür. Dafür. Ich bin auch dafür. Dagegen. Dagegen. Gut, dann ist das angenommen soweit. Eine Anmerkung hätte ich da noch. Ich würde mich freuen, wenn wir das nachhalten würden. Also ich hätte dann gerne auch nach 7 Monaten, ich glaube, das geht uns sowieso dann irgendwie durch, nach 7 Monaten wirklich gewusst, inwieweit dieses Tool dann genutzt wurde und was es gegebenenfalls auch gebracht hat. Dem stimme ich absolut zu. Ja, wer sollte da was dagegen haben? Aber Bernd, du hast auch am Anfang was ganz Wichtiges gesagt, das Thema Solidarität. Ich sehe das auch so, falls wir hier, mal ganz hart gesagt, keine einzige anständige Pressemitteilung zustande kriegen, was ein Armutszeugnis wäre, keine Frage. Aber selbst dann würde ich mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen, dass irgendjemand in Deutschland das schon sinnvoll nutzen wird für uns Piraten. Wenn tatsächlich gesetzt im Fall, dass wir nichts damit machen können, aus welchen Gründen auch immer, und dass, keine Ahnung, ein halbes Dutzend Landesverbände das tatsächlich nutzen und dass die damit auch Öffentlichkeit hinkriegen, bin ich der Letzte, der sich dagegen sperren würde. Allein mir fehlt der Glaube im Augenblick. Natürlich, da das in Zukunft liegt, ich bin der Optimist, ich erwarte das einfach und wir sprechen dann im Ende Mai wieder, spätestens dazu. Okay, dann sind wir mit dem Punkt fertig. Jetzt haben wir das Ticket 300372. Das ist die Einladung zur Mitgliederversammlung der Stiftung 42 e.V. So, da geht es um 2 Mitglieder für den Verwaltungsrat des 42 e.V., die da gesucht werden. Da ist das Vorschlagsrecht bei den Landesverbänden laut Satzung der Stiftung 42 e.V. Und wir sind aufgefordert, uns darum mal zu kümmern. Und deswegen habe ich das hier auf die Tagesordnung gesetzt, den Brief, weil der ist bisher so meines Wissens noch nie besprochen worden, hatte Gregory erzählt. Kann das jemand, der schon länger hier im Vorstand ist, bestätigen oder dazu was sagen? Nicht, das habe ich befürchtet. Okay, doch, Bernd, okay. Ja, das bisschen, was ich weiß. Also ich war damals bei der Gründung mit dabei oder vielmehr bei den Gründungsvorbereitungen, bei der Gründung selber in Frankfurt nachher nicht mehr. Wohl aber bei den Forderungen, bei den Vorbereitungen, die hier im Mammel damals stattgefunden haben. Diese Stiftung wurde im Vorgriff auf die Bundestagswahl quasi sagen wir auf Vorrat gegründet, damit man halt nicht die Probleme hatte, die man dann im Land irgendwann hatte, wo man einfach durch Zeitverlust oder durch in Anführungszeichen verspätete Gründung einer Stiftung halt dann dementsprechend auch Mittel verschenkt hat. Das wollte man eigentlich mit einer vorweggenommenen Gründung, dem wollte man mit einer vorweggenommenen Gründung aus dem Weg gehen. Die Gründung hat auch funktioniert. Es gab mehrere Treffen damals im Mammel. Danach ist es dann sehr still um diese Stiftung geworden. Ich hatte irgendwann mal nach ein paar Jahren auch immer wieder nachgefragt. Tatsächlich war ich überrascht, dass diese Stiftung noch existierte. Die Gründungsmitglieder oder die Gründer dieser Stiftung sind wohl alle nicht mehr an Bord, zum Teil auch nicht mehr in der Partei. In meiner Zeit im Vorstand ist mir kein Ereignis bekannt, dass diese Verwaltungsratbesetzung an uns rangetragen wurde. Ich möchte es aber allerdings auch nicht beschwören. Es kann auch sein, dass das einfach an mir vorbeigegangen ist oder dass ich das erfolgreich verdrängt habe, weil das letzte Mal vor 1, 2, 3 oder wie viele Jahren auch immer war. Von daher finde ich das aber gut, dass das jetzt stattfindet. Gleichwohl ist diese Stiftung im Augenblick, ja, sag's mal ganz brutal, überflüssig wie ein Kropf. Ja, das ist ganz sicher so. Wally, du hast dich gemeldet. Da habe ich gleich eine Frage zu, warum du das überflüssig findest oder ihr das überflüssig findet. Ich wurde mehrfach angefragt, mich endlich darum zu kümmern, How-To-Stiftung, weil wir in Bielefeld eine große Stiftung haben, wo wir auch schon mal zu Gast waren, beim Kux in Bielefeld. Und ja, also mich sprechen die Themen an. Ich hatte mich auch schon mal ein bisschen weiter ausgelehnt und auch soziale Aspekte innerhalb der Piratenpartei und der Mitgliedschaft spielen auch eine Rolle, die man in Form einer Stiftung halt besser bewerkstelligen kann. Also ich interessiere mich dafür. Ich habe meinen Dienstplan aber noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich am 8. Dezember Zeit habe. Aber ich würde gerne hin. Also im Moment überflüssig meint insofern, dass es hier jetzt gerade nur mal darum geht, die Stiftung praktisch formal ans Leben zu bringen. Es gibt diesen Verwaltungsrat halt so noch nicht. Laut Satzung werden die Aufgaben des Verwaltungsrats, der wiederum eigentlich die Stiftung ja beaufsichtigen soll, die werden vorab von einem anderen Gremium übernommen. Und das ist halt im Moment immer noch der Punkt, weil bisher der Verwaltungsrat noch gar nicht existent ist, weil bisher die Benennung aus den Landesverbänden alles noch gar nicht erfolgt ist. Das heißt, hier geht es gar nicht um irgendwelche inhaltlichen Aufgaben, die die Stiftung dann jetzt in näherer Zukunft macht, sondern erstmal darum, das formale Konstrukt überhaupt auf die Beine zu stellen, damit dieser Apparat lebensfähig ist. Gregory meint zwar, dass wir auch unabhängig von einer Vertretung jetzt in einem Parlament oder im Bundesparlament, im Bundestag irgendwie vielleicht Mittel akquirieren können. Das ist theoretisch auch möglich. Aber ich sag mal, bis dahin ist sicherlich noch ein langer Weg, auch wenn der Name cool ist. Das alleine reicht ja nicht. Und wie gesagt, hier geht es hauptsächlich jetzt mal um den formalen Aspekt, möglichst zu dieser Mitgliederversammlung am 8. tatsächlich den Verwaltungsrat auf die Beine stellen zu können. Ja, wenn wir da zwei Leute benennen, da kommt meine Wortmeldung rein, bitte. Ja, weiß jemand, wer da überhaupt im Vorstand ist? Bei dem brauchst du doch zumindest, also errichtet ist ja diese Stiftung schon lange. Ja, ja, klar. Moment, ich gucke gleich mal nach dem linken Moment. Würde mich einfach mal interessieren. Und überflüssig deswegen, Bali, weil der Verein gar keine Mittel hat im Augenblick und ich einen Mittelabfluss aus der Partei in diese Stiftung müsste ich nachgucken, ob das überhaupt statthaft ist. Und auch kann ich mir sowieso nicht vorstellen, dass wir jetzt auch noch eine Stiftung befeuern mit Kohle. Das sehe ich außerhalb der Möglichkeiten. Also gedacht ist es eher andersrum, eine Stiftung zur politischen Bildung. Das ist es im Allgemeinen und die funktioniert halt tatsächlich über eine Finanzierung aus der Bundestagsverwaltung. So, und das kann natürlich nur dann stattfinden, wenn ihr eben auch im Parlament vertreten bist, also im Bundestag. Und von daher schleppst du die jetzt erstmal in der Schublade mit, ohne dass damit tatsächlich viel passieren kann. Logischerweise kann da Geld akquiriert werden, das ist natürlich möglich, ganz klar. Da wünsche ich dann einen guten Flug bei. Ja, sicher, das ist eine Idee, die Gregory hat. Ich hatte mit ihm im PPT gesprochen, aber das sehe ich auch als eher unrealistisch an. Und ja, wie gesagt, die formalen Strukturen. Danke hier. Das ist ein sehr kleiner Vorstand im Moment. Da passiert ja auch nichts, nicht viel. Wir haben jetzt hier vorher niemanden überlegt. Wie gesagt, Mitglied in der Stiftung muss man nicht sein, weil die hat Interesse bekundet. Und My Dark Star ist im Sprechenraum, hat aber keine Wortmeldung eingetippt. Aber bitteschön, My Dark Star. Brauchst du in der Regel im Sprechenraum nicht. Okay, man muss nur hingucken. Ich wusste es jetzt auch nicht. Also nur ein Hinweis von meiner Seite, wenn das so ist, dass 42 für die Antwort auf alle Fragen steht, dann sehe ich das als allgemeinwohl nützlich an. Und dann sollte man auch, es gibt ja so Dinge, die theoretisch optimal sind, was weiß ich, Mathematik oder sowas, oder Naturwissenschaften kann man sich vielleicht ein bisschen überstreiten, aber also das, zumindest, dass man das anstrebt und auch dann sozusagen von unserem Staat, von dem Piratenstaat unterstützt, würde ich erstmal nicht ausschließen wollen. Genau, Bali, bitte. Ja, also ich sehe das mal so. Selbstverständlich hätte man eine Stiftung viel, viel eher gründen müssen. Das ist schon mal klar. Für den Fall der Fälle sollte diese Stiftung jetzt langsam gegründet werden. Vielleicht kriegen wir mal ein paar Prozente mehr. Vielleicht ist in Europa ein bisschen mehr los und so weiter. Also ich unterstütze das Ganze und würde mich freuen, wenn dann der vielleicht noch eine Person aus unserem Vorstand mitkommen würde. Ansonsten, ich biete mich an. Wir können es abstimmen. Dann fahre ich runter nach Offenbach, nehme ich mir einen Tag Urlaub. Fertig. Ja, gibt es sonst Vorschläge? Wir müssen das jetzt hier natürlich auch nicht festzogen, wir müssen das auch nicht beschließen, das ist ja ein Vorschlag. Also wenn du mich noch einmal kurz zulässt, da ich ja in der Nähe von Bali wohne, würde ich Fahrgemeinschaft anbieten und die Kosten teilen, dann werde ich die Hälfte übernehmen. Ich glaube, wir besprechen das gleich nochmal im NÖ-Teil. Ich würde es jetzt einfach mal schieben. Es geht ja schließlich um Personen, die wir eventuell beauftragen oder auf die Liste schreiben als Vorschlag. Okay, gibt es da Einwände? Gut, dann machen wir das so und kommen dann zum nächsten Top. Das wäre der Antrag 304633. Das war, fällt mir gerade ein Antrag zur letzten Sitzung schon, wo ich drauf geschrieben habe, das Polizeigesetz, den Stand der Dinge, da mal zu berichten bzw. zu besprechen. Da ich das draufgeschrieben habe, muss ich jetzt auch anfangen. Also, das Gesetzgebungsverfahren, ich will das jetzt hier nicht in aller epischer Breite erzählen, das hat sich aber insgesamt verzögert, der ursprüngliche Plan, aber das ist schon länger bekannt, nach den Sommerferien fertig zu haben, das ist ja alles erledigt. Es gibt inzwischen eine Änderung zum Gesetz und das nach dem jetzigen Zeitplan, der ist eigentlich ziemlich sicher, wird das Gesetz am 12. Dezember im Plenum verabschiedet werden. Vorher wird es noch eine Sitzung im Innenausschuss geben, wo nochmal großes Palaver gemacht wird, und zwar am 6. Dezember. Und das war's dann. Heute war eine Sitzung im Innenausschuss, da ging es um einen anderen Teil der Gesetzesänderung, die gar nicht so im Fokus ist, die aber ganz auch ziemlich übel ist, nämlich wie die Daten, was die Polizei mit Daten machen darf. Also die Datenweiterverwendungsrechte werden extrem ausgeweitet. Da wollte aber niemand drüber reden. Die Grünen, da bin ich auch fassungslos eigentlich. Da hieß es dann, ja, derjenige, der sich damit auskennt, ist nicht da, jetzt können wir gar nichts dazu sagen. Und die anderen wollten sowieso nicht drüber reden. Das war eine sehr, sehr peinliche Nummer. Und das ist jetzt so die offizielle Seite im Landtag. Die Seite der Gegner, sprich Menschen, die protestieren, ist so, dass es jetzt hier ein neues Bündnis gibt, aus dem alten hervorgegangen. Da ist geplant, am 8. Dezember, also zwischen der Innenausschusssitzung und der Abstimmung im Plenum, nochmal eine Demo zu machen, hier in Düsseldorf in der Stadt. Und da laufen gerade die Vorbereitungen dafür, um halt nochmal zu zeigen, hey, hier sind immer noch Menschen, die sind mit dem, was da passiert, nicht zufrieden, weil man muss auch ganz klar sagen, dass die Gesetzesänderungen, die jetzt gekommen sind zum ursprünglichen Entwurf, nicht großartig das Gesetz ändern. Diese Begriffe drohende Gefahr und drohende terroristische Gefahr, die sind zwar raus, aber das ändert nicht so richtig was, weil es sind halt andere Lösungen gefunden worden, um letztlich das Gleiche machen zu können. Sprich, hier eine härtere, eine robustere Polizei, die mehr Durchgriffsrechte hat, zu installieren und die früher eingreifen kann, um halt auch Störer, die nichts gemacht haben, irgendwie ruhig zu stellen. Das ist das Ziel und da läuft es drauf hinaus. So, gibt es dazu Fragen? Gibt es Pläne am 8. Dezember in einer besonderen Konstellation mitzulaufen? Barco, bitte. Also ich muss an der Stelle nochmal sagen, Barco hat sich auch immer viel mitgekümmert hier um die auch um das neue Bündnis war dabei, hat immer viel mitgeschrieben und die Entwicklung beobachtet und auch unterstützt. Danke dafür mal an der Stelle. Sehr gern. Ja, ich wollte ergänzen, dass es im Prinzip, der Stefan Kottas hatte das auch über die NRW-Mailingliste geschickt, das Bündnis sich dahingehend gespalten hat, dass es jetzt quasi zwei Bündnisse gibt. Das Bündnis, wo die Piraten immer noch auch als Unterstützer drunter stehen und in dem sich Piraten auch beteiligen, indem sie bei den Vorbereitungstreffen und so weiter waren, Das plant eine Demonstration am 8.12. Und das andere Bündnis, was überwiegend, sage ich jetzt mal, aus MLPD und Vorfeldorganisationen besteht, plant eine Kundgebung am 8.12. in Düsseldorf. Das ist zeitlich anscheinend so gelegt, dass man durchaus auf beide Veranstaltungen gehen könnte. Das Bündnis, in dem wir jetzt aktiv sind, hat einen neuen Twitter-Account, hat eine neue Webseite, versucht sehr, sehr fleißig für diese Demonstration am 8.12. zu werben. Ich poste die ganzen Links, was Webseite und Twitter-Account geht und so weiter, gleich da noch ins Pad rein. Ich fände es toll, wenn wir auch uns irgendwie am 8.12. mit einer wahrnehmbaren Gruppe beteiligen können. Wir haben noch die Demo-Banner. Ich habe auch schon angefragt, ob der Marc seinen Twizy wieder zur Verfügung stellen kann. Wenn nicht, dann können wir die Banner auch so tragen. Es gibt noch ganz viele Menschen in NRW, die die tollen Plakate gebastelt haben. Die kann man alle eins zu eins noch weiter verwenden für den 8.12. Ich fände es super, wenn wir da irgendwie dranbleiben und eben auch da sichtbar werden. Ja, das kann ich nur unterstützen. Wetterbericht für den 8.12. ist noch nicht da. Es wird nicht ganz so warm werden, wie es am 7.7. war. Gibt es weitere Fragen oder noch dazu? Vielleicht dann noch eine Ergänzung. Die ganze Geschichte Polizeigesetze, das ist ja jetzt auch keine Geschichte, die hier solo in NRW passiert. Auch um diese Jahreszeit ist auch noch eine ganze Menge in anderen Bundesländern los. Zum Beispiel nächste Woche auch in Magdeburg zur Innenministerkonferenz wird da protestiert. Es gibt in Sachsen, ich weiß nicht konkret, ob jetzt eine Kundgebung geplant ist, aber es gibt auf jeden Fall Änderungen im Polizeigesetz, die da gerade diskutiert werden. Und Niedersachsen plant auch nochmal eine weitere Demo, weil da ist ja auch die läuft die Gesetzgebung noch. Also insgesamt ein Thema, was auf jeden Fall noch auf die Straße eigentlich gehört, weil man muss schon sagen, dass die Proteste in München sicherlich noch Erinnerungen mit 30.000 bis 40.000 Leuten, hier an die 20. Auch Hannover war mit, glaube ich, 12 oder so sehr groß. Das hat schon eine Menge bewirkt, dass hier mal wieder zu so einem Thema vor allen Dingen an verschiedenen Orten in Deutschland die Menschen auf der Straße waren. Und das jetzt nochmal, auch in der Winterzeit irgendwie, natürlich wird das nicht ganz so groß werden, aber dass überhaupt was auf der Straße passiert, das wäre schon sehr gut. Und das wird dann auch hier in Nordrhein-Westfalen nicht ohne Folgen bleiben. Und wenn darüber geschrieben wird, ist das gut, dann merkt einfach die Politik, dass sie nicht einfach so weitermachen kann. So, dann keine Fragen? Keine Fragen. Danke, Marco, für deine Ergänzung. Gerne. So, jetzt kommen wir schon wieder zu einer Demo, wobei das ist hier auch gelandet, das ist der nächste Top. Ticket 304927, ein Demoaufruf, Kohle stoppen, Klimaschutz jetzt. Das ist hauptsächlich gestützt vom BUND und vielen anderen Gruppen aus diesem Bereich. Ist eigentlich eine bundesweite Geschichte. Diese Demo am 1. Dezember, die in Vorbereitung auf die Umweltklimakonferenz in Katowice in Polen stattfindet. Und was habe ich gerade gesagt? Ja, in Köln und in Berlin findet die statt. Eigentlich etwas, was ich an den Bund rantragen wollte. Das ploppt hier auch vom BUND in Köln. Düsseldorf wurde uns das zugeschickt. So, jetzt liegt es aber bei uns, weil der Bund sich gerade natürlich mit dem neuen Vorstand umorganisiert. Und jetzt gucke ich mal gerade, wie Nixus ist da. Kannst du oder möchtest du was dazu sagen, weil du bist so ein bisschen aus dem Fachbereich, zumindest mehr als ich. Naja, vielleicht nicht, ein bisschen überfahren vielleicht auch. Ja, hier geht es jetzt nicht um eine große Geschichte. Ich meine, wir haben die Möglichkeit, einen Infostand zu machen, wenn wir da in Köln, wo die Demo stattfindet am 1. Dezember, müssen wir jetzt aber nicht. Wenn sich da Menschen finden, können wir das vielleicht auch unter dem Gesichtspunkt, dass wir vielleicht noch ein paar Unterschriften für Europawahl brauchen, nicht verkehrt. Wie ist da die Begeisterung? Nixus, hallo. Ja, hallo, ich brauchte einen Moment. Ja, ich kann kurz was dazu sagen. Du hattest mich freundlicherweise angeschrieben. Das ist völlig richtig und in Ordnung. Ich halte das selbstverständlich für unterstützenswert und für wichtig. Ich selbst kann nichts organisieren, infostandmäßig, da ich an den Wochenenden eigentlich nie für sowas Zeit habe. Ich kann, wenn es jetzt noch nicht zu spät ist, einen Beitrag dazu verfassen. So knapp, das hatte ich der Vaku schon versprochen. Für diese Woche habe ich aber nicht geschafft. Kann ich am Samstag machen, das würde auch klappen. Mehr kann ich aber jetzt auch da nicht zu beitragen. Aber wichtig ist die Sache allemal, zumal wir in NRW auf eine mehr oder weniger konsequente Arbeit hin auf den Kohleausstieg oder auf einen frühzeitigen, schnellen Kohleausstieg hingearbeitet haben, als wir noch eine Fraktion hatten. Herr Vaku, bitte. Ja, ich denke, für den Aufruf würde Samstag reichen. Das wäre super, Nixus, wenn du da was reinschreibst ins Pad. Meine Frage war aber, was wissen die Kölner davon? Also wenn Infostand, dann sollte der ja von Kölnern organisiert sein. Habt ihr da genau. Schon mal nachgefragt? Genau, das denke ich halt auch. Eine Organisation sollte lokal vor Ort geschehen. Wenn ich irgendwie doch Zeit habe, ich bin halt tatsächlich an den Wochenenden oft in Köln und habe aber dann Dinge zu tun, würde ich mitmachen. Das wäre das Einzige, was ich anbieten kann. Aber die Orga müsste halt, das heißt müsste, wenn es jemand macht aus Köln, wenn die es nicht können, dann ist das halt so. Ganz kurz dazu, also die Möglichkeit eines Infostandes, das kam heute erst, das kostet auf jeden Fall ein bisschen Geld, da müssen wir auch noch drüber sprechen, weil darüber finanziert sich die Organisation, also Gebühren halt für die Infostände. Und da war ursprünglich eine größere Summe aufgerufen, die der Bund hätte aufbringen müssen. Aber da sich das zerschlagen hat, habe ich das eigentlich ausgeschlossen. Jetzt kam aber heute das Angebot, vielleicht nur für uns hier, für NRW, für einen kleineren Betrag. Wir reden also für über 200, 250 Euro als Gebühr, dann doch auch hier einen Infostand zu machen. Das müssten wir halt überlegen, ob wir das wollen und klar, müsste dann auch mit den Kölnern besprochen werden, aber wie gesagt, das ist ganz frisch von heute. Ist denn jemand hier vielleicht aus Köln, der dazu was sagen könnte? Zufälligerweise? Nee, nicht, aber das wäre jetzt, wie gesagt, auch Zufall gewesen. Das müssen wir im Nachgang dann klären. Ich würde mich sehr freuen, nächstes, wenn du das machen könntest, zum Wochenende hin mit einem Beitrag. Ich glaube, das wäre eine gute Geschichte, gerade auch im Hinblick auf Katowice, beziehungsweise das Recht, was wir bisher hier auch gemacht haben. Wir haben ja nicht zum ersten Mal zu dem Thema gesprochen und etwas getan. Entschuldigung, bitte. Ja, vielen Dank. Also ich wollte mal auf eine Sache hinweisen. Ich glaube, dass wir gut daran tun, gerade als Piraten so ein Stück weit auch Neutralität gegenüber der Partizipation von Pflanzen und Tieren zu wahren. Das heißt, was die Grünen machen, dass sie da sozusagen mit Kampfruf Hambi bleibt in den Wald stürmen, bis das letzte Tierchen da in die Gruppe gesprungen ist, das macht aus meiner Sicht absolut keinen Sinn. Es wäre gut, wenn man das auch so ein Stück weit so neutral darstellt, dass man sagt, wir weisen natürlich auch die Risiken hin. Das Weltklima jetzt sozusagen massiv sozusagen von Menschen zu beeinflussen, das ist auch eine Art Geoengineering, da mit den ganzen Welt in die Luft zu jagen. Das müssen wir nicht unbedingt begrüßen. Aber was die Grünen machen, das ist auch wirklich Symbolheulerei, die im Grunde dann dazu dient, ihre Wissenschaftsklientel da anzufördern, die dann tolle Experimente machen, aber der Steuerzahler, der arbeitet sich zu Tode. Und am Ende kommt nichts warum. Und das sollten wir vielleicht dann so ein bisschen von beiden Seiten bewerten. Okay, danke dafür. Ich glaube, dass wir jetzt, also gut, der Beitrag, wie der dann aussieht, das wird die eine Sache sein. Also die Demo selber ist jetzt keine grüne Demo, sondern die wird halt tatsächlich aus dem Bereich der NGOs, der Umweltorganisation, der BUND, NABU und so weiter getragen. Gut, dann wie verbleiben wir hier? Wie ist denn die Tendenz, was die Kostenbeteiligung angeht? Ich meine, klar, ist von den Veranstaltern halt nachvollziehbar, irgendwo müssen immer Gelder herkommen. Was haltet ihr denn hier im Vorstand von der Summe, wenn die als Gebühr aufgerufen ist für den Infostand? Ich stehe oben, ich fange mal an. Ich wollte jetzt keinen... Ich sag's mal so. Erstmal brauchen wir jemanden von uns hier, der sich den Hut aufsetzt, mit den Kölnern Kontakt aufnimmt, ob überhaupt ein Infostand in Frage kommt. Also ob überhaupt Manpower da ist. Ansonsten sehe ich es eher so, wir haben keine Materialien, die wir rausschicken können zu dem Thema oder verteilen können. Wir können nur unser Gesicht zeigen und das können wir auch auf der Straße, theoretisch. Aber ein Aufruf von uns an die Kölner und an die Liste müsste sein. Und wenn die sagen, wir haben 8 Leute, die einen Infostand machen wollen, dann würde ich sagen, jawohl, dann kann man das unterstützen. Ja, hört sich doch noch einen Plan an. Noch jemand was dazu? Bernd, bitte. Ja, vielen Dank. Also Präsenz sicherlich wichtig und regelmäßig ist ja auch der Infostand oder die Infostände auf dem CSD ein lohnenswertes Investment. Also da gibt's allein aufgrund der Teilnehmerzahl jede Menge Kontakte und das ist gut und das ist wichtig. Und natürlich ist das wichtig, umso mehr im Hinblick auf nächstes Jahr, vor allen Dingen auf die Europawahl. Von daher erscheinen 250 Euro erstmal nicht viel. Aber mit wie vielen Teilnehmern wird denn da gerechnet? Und Infostand, was heißt das? Wenn das eine Demo ist, hilft ja ein Infostand dann auch nicht mehr viel, weil Demo spielt sich nun mal in der Regel halt eben in Bewegung ab. Oder sehe ich da irgendwas falsch? Nee, ich habe auf der Seite kurz geguckt. Also die Demo, die geht im Kreis. Also die fängt halt auf der anderen Rheinseite. Wie heißt das jetzt? Komme ich gerade nicht drauf. An der Rheinwerft. Da fängt die an und da hört sie auch wieder auf. Und da gibt es halt eine ganze Reihe von Infoständen in den Verbänden und auch von Parteien. Und das hat man ja in Berlin zum Beispiel teilweise auch. Am Ende der Demo hast du dann so eine ganze Reihe von Infoständen und wo sich da die Leute präsentieren und nochmal mit Material versorgen. Ein Punkt ist, wir haben tatsächlich nicht viel Material. Das ist vor allen Dingen jetzt nichts Aktuelles und konkret mit Klima sowieso nicht. Unser Hauptpunkt wäre sicherlich, wenn, vielleicht sind diese Europaflyer vorhanden, aber ansonsten werden es halt Unterschriften sammeln. Der Danebot ist unten im sprechenden Raum. Ah, danke. Ja. Ja, ich glaube, man kann mit einer guten fünfstelligen Zahl von Teilnehmern rechnen. Es gibt 2 Demos, eine in Berlin, eine in Köln. Und ich rechne wirklich mit fünfstelligen Teilnehmerzahlen. Kann ich also auch mehr als 10 oder 20.000 vielleicht. Hängt dann ein bisschen auch vom Wetter ab natürlich. Aber ich würde dringend empfehlen, die 250 Euro auf den Tisch zu legen und da Unterschriften zu sammeln. Wenn wir keine Flyer haben, das war immer unser Problem, auch als ich noch dabei war. Ich habe irgendwie nie die Zeit gefunden, mal für ein paar vernünftige Flyer zu schreiben und die in Druck zu geben. Ja, kann man jetzt über verschüttete Milch weinen oder nicht? Ist halt so, wie es ist. Aber wenn man schon nichts wirklich zum Hambi oder zur Braunkohleausstieg und so weiter hat, dann sollte man trotzdem darauf verweisen, was wir im Landtag gemacht haben, was unsere eure programmatischen Positionen sind und Unterschriften sammeln. Nichts los, bitte. Ich sehe es erstmal so, Teilnehmer werden mit ziemlicher Sicherheit sehr viele da sein. Das, glaube ich, ist völlig klar. Das Thema ist brisant, das ist aktuell. Es waren auf abgelegeneren Demo-Standorten sehr viele Leute in der letzten Zeit. Also das sehe ich wie Dannebot. Die Problematik ist natürlich, wenn ich das richtig sehe, wenn wir einen Infostand machen wollen, müssen wir Geld bezahlen. Wenn wir einen Infostand machen wollen, müssen wir aber auch Leute haben, die es tun. Also die Reihenfolge kann nur sein bei den Kölnern. Anfragen, haben Sie Leute, wollen Sie das machen, sind Sie in der Lage und bereit dazu? Wenn die das sind, dann würde ich natürlich auch sehr befürworten, dass wir diese, ich nenne das jetzt mal Standgebühr bezahlen. Wert ist es das allemale. Wir passen dahin, wir sind glaubwürdig, also das würde schon funktionieren, dass wir keine Materialien haben. Naja, das ist dann eben so. Aber wenn da ein paar Leute stehen, die zumindest unsere Position vertreten, dann wäre das richtig und sinnvoll. Aber die Reihenfolge kann halt nur sein, in Köln anfragen, ob es Leute gibt, die diesen Infostand besetzen können und organisieren können. Genau. Helder macht gerade eine Anmerkung, die 8 müssen nicht aus Köln sein, das ist richtig, aber die Basis auch mit der Standtechnik, mit den Tischen, das wäre schon gut, wenn die aus Köln kommen. Und ich ganz klar sehe das auch so rum, dass wir den Kontakt haben müssen. Wie gesagt, die Info, dass wir hier etwas sparen können, wenn wir nur in Köln präsent sind, die kam erst heute. Und da konnte man nicht mit Köln Rücksprache behalten. Jetzt haben wir noch 2 im Sprechenraum. Ich glaube, Baku war zuerst und dann Rainer Beckmann. Ja, ich schließe mich da nichts an. Also wir sollten erstmal klären, ob wir überhaupt einen Infostand auf die Beine kriegen. Dann ist Köln ein KV und es muss ja nicht sein, dass die 250 Euro vom Landesverband bezahlt werden, sondern Die Kölner werden sich vielleicht auch dran beteiligen und ich werfe mal mutig hier einen Hut rein. Die Düsseldorfer würden vielleicht auch 50 Euro dazu beitragen. Yay! Ja, da kommt ja langsam ein Plan zustande. Reinhard, bitte. Bin ich jetzt dran? Ja, gut, folgendes. Ja. Reinhard aus Duisburg. Die lange Rede, kurzer Sinn. Wenn wir uns an dem Thema beteiligte Stände informativ machen sollten, dann sollten wir auch die Rolle vom Bündnis 90 Die Grünen im Landtag, also im letzten Landtag, zum Thema Braunkohle, Braunkohleabbau mal beleuchten. Und wir sollten auch eventuell mal darauf verweisen, dass wir im Landtagswahlkampf mehrmals darauf hingewiesen haben, dass wir dagegen sind. Wenn es denn so ist, ich kann mich an einige Direktkandidaten erinnern, die das auch in ihrem Video kundgetan haben. Danke. Ja, danke für den Beitrag. Im Prinzip richtig. Das sind alles die Dinge, die in so einen Flyer reingehörten, den Dalebot immer mal machen wollte. Das werden wir alles bis nächste Woche nicht hinkriegen, aber inhaltlich richtig. Gut, Nixus, Bali nochmal bitte, okay? Ja, kurz und knappig. Wer setzt sich den Hut auf? Wer geht mit den Kölnern in Kontakt, ob die wollen oder nicht? Wenn Düsseldorf sich eventuell beteiligen würde und wir uns beteiligen würde an den Standkosten, ich selber werde den Weg aus Bielefeld dorthin nicht machen. Vielleicht ist der eine oder andere aus dem Vorstand bereit, dort zu sein. Meine Unterstützung ist vorhanden, aber einer von uns muss jetzt mal, am besten einer, der näher dran ist an Köln, sich mal den Hut aufsetzt und das erstmal klären. Also ich würde mich bereit erklären, die Kölner zu kontaktieren und generell so Anfrage und so, ob ich dabei sein kann, weiß ich noch nicht, weil ich noch nicht weiß, wie ich zwecks Arbeit und so. Aber ich kontaktiere die auf jeden Fall. Ja, perfekt. Finde ich gut. Dann, falls du noch Infos brauchst, was nicht hier drin steht jetzt, dann sag Bescheid. Und je schneller, je besser. Damit wir planen können und vorbereiten können. Danke, dann sind wir damit durch. Und kommen vor Sonstiges, wobei das eigentlich auch schon ein sonstiger Punkt, nochmal zum Ticket 305984, Marina NRW, im Januar in Bochum. Genau, Bahnhof Langendreher, ich hatte irgendwie den Bottrop im Kopf. Ich habe das nur draufgesetzt, um hier nochmal nicht nur daran zu erinnern, jetzt auch nochmal zusammen zu klären, was jetzt noch offen ist und ja, eigentlich besprochen werden muss, damit endlich die Einladung rausgeschickt werden kann. Die Seite ist fertig, die ersten Ideen für oder Vorschläge halt für Besprechungspunkte stehen drauf. Ah, ICF. Und Bernd und dann Baku, glaube ich, die Reihenfolge. Ich wollte eigentlich mal gerne wissen, da ihr sie ja Marina genannt habt, weil es ja in der Basis so eine große Diskussion gibt. Ist das jetzt nur für die Büropiraten und für Vorstände, was eine Marina ist, oder wie beim Tag der politischen Arbeit alle? Ersteres, so wie du auch vermutet hast. Deswegen heißt es Marina. Dann sollte man das auch so schreiben. Okay, Bernd und dann Marco. Ja, ich würde es vielleicht noch ein bisschen ergänzen wollen, also oder die Anfrage von Frank. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen detaillierter sagen, was wir uns dabei gedacht haben, warum das jetzt Marina heißt oder was eigentlich der Sinn und Zweck dahinter sein sollte. Ja, Marco, bitte. Ach so, ich dachte, der Bernd sagt jetzt noch was. Das ist doch seine Idee gewesen. könnte er machen, will er aber anscheinend. Das hätte er ja weitergeredet. Oder, Bernd? Nee, ich wollte gerne mal den Vortritt überlassen. Ich ist aber auch kann ja auch nicht schaden, ein bisschen Input wiederum zu kriegen, wenn Vaku da ist. Die hat sich ja bestimmt auch ihren Teil gedacht dabei. Nee, ich bin eigentlich nur hier oben, um zu sagen, ich finde die Einladungen, die können jetzt so raus. Und damit erklärt sich dann wahrscheinlich auch sehr vieles. Also vom Grundsatz sehe ich so, dass wir als Piraten gut daran tun, jetzt keinen überhöhten Heldenkult zu betreiben. Aber dass wir an wichtige Personen der Zeitgeschichte erinnern, das sollte legitim sein. Denn letztendlich, wenn du dann nicht mehr weißt, wer das war und alles ist das Neutrum gewesen, dann wird es aber auch schwierig, die Vergangenheit zu sortieren. Also deswegen denke ich, eine Erwähnung von bedeutenden Menschen, das sollte auch für die Piraten möglich sein. Auch sozusagen historisch. Ich sag dann jetzt doch nochmal was, Bernd, ja? Sehr gerne, Marco. Also die ursprüngliche Idee ist von Bernd und wir haben auf dem TDPA in, wo war er noch? Entschuldigung. Genau, darüber auch noch mal kurz gesprochen und da ging dann auch der Auftrag an die AG Wenz, sich um Räumlichkeiten zu kümmern. Angedacht ist tatsächlich, genauso wie es im Bund auch ist, ein Vorständetreffen. Ich glaube, so wie die Einladung jetzt formuliert ist, Vorstände, Büropiraten, Pressepiraten und Beauftragte des Landesverbandes. Und es geht halt nicht hier um politische Arbeit, es geht auch nicht um Kommunalpolitik, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern es dient der Vernetzung der Leute in den Kreisen und ich glaube auch so ein bisschen um Verwaltungsgeschichten, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, das hast du durchaus richtig verstanden und man kann jetzt schon eigentlich ankündigen, dass wir für das Frühjahr auf jeden Fall ja auch nochmal ein TDPA planen. Termin und so wissen wir noch nicht, wird aber auf jeden Fall auch im ersten Halbjahr irgendwas noch kommen. Nur für die, die jetzt vielleicht enttäuscht sind, dass sie jetzt vielleicht nie angesprochen sind. Wortmeldung von Bernd und Helga. Ja, vielen Dank auch, Vaco. Ich würde gerne noch ein oder zwei Punkte ergänzen. Tatsächlich soll es nicht um politische Einzelthemen gehen, also um politische Fragestellungen wohl, aber denke ich mir, ist es möglich, über die Frage der Entwicklung politischer Themen zu diskutieren. Also natürlich ist nicht die Kommunalpolitik oder kommunalpolitische Themen dort auf der Agenda, aber ich halte es durchaus für opportun, zumindest mal über Aspekte der Kommunalwahl zu reden. Das heißt also, was muss getan werden, was sind die Erwartungen, was ist die Erwartungshaltung an Land, an Mandatsträger, an Kreisverbände etc. etc. Also im Prinzip tatsächlich halt eine Vernetzung über die drängendsten Fragen innerhalb des Landesverbandes. So war das gemeint. Und ja, mit den Kerben drüber schon. Die Idee ist tatsächlich noch schon noch älter von mir. Ich glaube, wir beide, Vaco, haben schon ein Jahr vorher, wenn ich mich recht entsinne, schon mal über sowas gesprochen. Stimmt. Ja, also ich denke auch, das ist absolut notwendig. Ich meine, wir haben halt hier auch noch immer eine Menge KVs im Land und da ist, denke ich, schon zu wenig gesprochen worden bisher zwischen Land und den Strukturen. Ja, bitteschön. Ja, Elga hatte zurückgezogen, deswegen, ich wollte noch zwei Takte ergänzen, so. Und die Idee ist auch nicht jetzt, ich sag mal, die Basis in irgendeiner Form auszuschließen. Also, natürlich wird da kein Closed Shop betrieben, natürlich sind die Räumlichkeiten offen, aber es sollen vorwiegend natürlich auch so Themen, meinetwegen als Beispiel besprochen werden, welche Ideen oder was tun einzelne KVs zur Mitgliedergewinnung? Wie sieht die Situation vor Ort aus? Warum treten Leute aus? Was wurde gemacht oder was wurde möglicherweise unterlassen? Best Practice, wir haben einen Vortrag aus dem Rhein-Erft-Kreis, dort sind die sehr, sehr umtriebig, was Ideen und auch Taten zur Mitgliedergewinnung angeht, auch sehr erfolgreich. Darüber wird gesprochen werden, ist das möglicherweise ein Modell für den Landesverband, vielleicht auch über den Landesverband hinaus. Ich überlege gerade oder ich denke, ein Punkt sollte auch sein, Fragen, die Schatzmeisterei betreffend, drängende Fragen, wenn keine da sind, umso besser, aber vielleicht nochmal auch da Grundsätzliches zu erörtern. Also es soll schon mehr um den Großteil auch verwalterischen Betrieb eines KVs oder eines LVs, die Zusammenarbeit zwischen LV und KV gehen, wie laufen Finanzierungen, was ist überhaupt erlaubt bei Finanzanträgen, was sollte man oder was darf man nicht tun, etc., also solche Dinge. Und in der Tat, dann nachher für politische Themen, für Inhalte, sind dann die folgenden LPTs oder auch TDPAs eigentlich gedacht. So, das war die Idee hinter so einer Landesmarina in dem Fall. Ja, genau so. Danke nochmal für die Erläuterung. Gibt es dazu jetzt noch irgendwelche Rückfragen, Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Dann sind wir mit dem Punkt durch. Helga, jetzt hast du hier noch Unterstützungsunterschriften was reingepostet ins Pad. Was hat es damit auf sich? Und zwar ist das nämlich der Rest von dem Stapel von Unterstützungsunterschriften, die ich in Düsseldorf mitgenommen hatte, beziehungsweise auch auf dem Parteitag auch versucht habe, noch unter die Leute zu bringen. Da sind natürlich jetzt auch, wenn man sich die Liste mal anschaut, noch einige dabei. Es ist insgesamt sind es 62 aus NRW, die ich noch habe. Ich konnte auch schon zwei weitergeben, die ich aus anderen Landesverbänden hatte oder aus anderen Bundesländern. Zwei aus anderen Bundesländern habe ich noch. Eine aus Hessen ist mir noch geblieben, obwohl ich eine andere aus Hessen schon abgeben konnte, während ich noch eine aus Niedersachsen noch habe. Eine aus Rheinland-Pfalz konnte ich weitergeben. Aber mir fehlen halt noch von verschiedenen Kreisen noch gewisse Ansprechpartner, die ich da mal anfragen kann, ob sie das Ganze mitnehmen können. Entweder bringe ich sie selbst noch vorbei, wenn ich da mal in der Nähe bin, oder eben sie melden sich kurz bei mir, dass ich denen das zuschicken kann, damit das dann vor Ort abgegeben werden kann zum Beglaubigen. Ich habe auch extra nicht nur die Kreise aufgeschlüsselt, sondern wirklich tatsächlich die einzelnen Kommunen, da ja bei großen Kreisen, also bei großen Landkreisen eben, leider jede einzelne Stadt angefragt werden muss, zwecks der Beglaubigung. Das ist bei kreisfreien Städten ein bisschen einfacher. Ja, ich sehe gerade die ganze Liste für den Rhein-Erft-Kreis. Also warum da jetzt so viele dabei sind, ich trotzdem den Landesschatzmeister und jetzt Bundesschatzmeister sogar schon auf dem Bundesparteitag gesehen habe. Wir sind einfach aneinander vorbeigelaufen am Sonntag. Das hat er nicht mehr hingehauen, ihm das mitzugeben. Das wird nochmal nachgeholt werden. Auch Recklinghausen übernehme ich selbst, ist klar. Also es wird hier vor Ort noch passieren, aber für die anderen Kreise hätte ich gerne schon noch Ansprechpartner, die ich dann mal anfragen kann. Da bitte für die Free alles an mich oder an polgf@piratenpartei-nrw.de schicken. Wie auch immer ihr mich erreicht, macht's bitte. Genau, wir hatten eine Wortmeldung und war kurz im entsprechenden Raum vorher. Ja. Nur ganz kurz Anmerkung, Frankfurt ist übrigens nicht in NRW. Da steht auch HE wie Hessen dahinter. Habe ich zumindest so interpretiert. Ja, genau. Das ist die Hessener Unterstützerunterschrift, die ich noch habe, die ich leider nicht an den Hessener, den ich da gesehen habe, weitergeben konnte. Also ich hatte noch eine aus Gießen gehabt, die habe ich ihm in die Hand drücken können, und die Frankfurter ist mir einfach den Stapel untergekommen, habe ich dann später nochmal beim Durchsehen nochmal wiedergefunden. Die wird aber dann nach Hessen rübergeschickt werden. Barco, du hast eine Wortmeldung? Das ist ja relativ übersichtlich. Ich meine, es würden mir spontan schon noch so ein paar einfallen, wo ich sagen würde, also zum Beispiel Leverkusen, da haben wir aktive Piraten, die kann man ansprechen. Aber es sind ja ganz häufig wirklich, geht es hier um eine einzige Unterschrift. Und ich denke, da macht es mehr Sinn. Und das kann doch auch der Martin aus der LGS rausmachen, mit einem Anschreiben, das an das jeweilige Amt zu schicken. Wie gesagt, ich habe beim letzten Mal sehr gute Erfahrungen gemacht, dass alles zurückgekommen ist. Wurden die mit Rückumschlag zugeschickt oder haben die Stil? Genau, mit frankiertem Rückumschlag. Und adressiert immer. Aber wegen einer einzelnen Beglaubigung, einen Piraten zu suchen, der dann zu irgendeinem Amt laufen muss, das ist, glaube ich, viel mehr Aufwand. Ich würde auch jetzt im Moment die paar Tage zur Demo noch warten. In der Annahme, dass da Unterschriften gesammelt würden, also bis hin zur Polizeigesetzdemo am 8. Dezember vielleicht sogar noch, ehe man jetzt hier besondere Aktionen startet, weil da könnte ich mir vorstellen, die werden auch noch nicht alle nur aus Düsseldorf sein oder aus Köln, das heißt, die werden auch noch mal aus verschiedenen Städten kommen, und dass man das dann so als Stichtag nimmt und dann verteilt unter der Voraussetzung, wir sammeln da. Wobei ich davon ausgehe, dass wir das zumindest am 8. Dezember machen werden. Okay, damit wären wir, wenn ich das richtig übersehe, mit der Tagesordnung so im Groben durch. Heißt, du hast noch eine Wortmeldung. Ja, ich wollte zu eurer Zeilen 412 bis 415 kurz was sagen. Bitteschön. Ich finde das ja schön, dass ihr die alten Seiten wieder aufleben lassen wollt. Aber ihr, es ist schon aufgefallen, dass die Subdomain kalender.piratenpartei-nrw auf den 20-Piraten-Blog verweist, weil damals mal der Kalender auf die Fraktion umgestellt worden sind und dort die Termine alle erfasst worden sind. Das heißt, man landet total woanders als das, was es 2015 mal war. Das sollte man dann entsprechend in der IT ändern, dass es der Kalender auch wieder ein Kalender bei uns ist. Ich bin mir jetzt nicht sicher, genau welche welchen Link du meinst bei den Webveranstaltungen. Den habe ich selber benutzt und da mal was eingetragen. Das war kein Problem. Nein, das ist ja das, was ist, wenn du jetzt hier Veranstaltungen in deiner Umgebung suchst oder in NRW-Kalender anklickst. Das ist oben im laufenden Text, da wo du dann eigentlich den Kalender mal früher downloaden kannst, landest du jetzt eigentlich auf Piratenfraktion, auf der Subdomain-Fraktion 2012. Da kann ich im Moment nichts zu sagen, das hatte ich nicht, habe ich bisher nicht entdeckt. Aber danke für den Hinweis. Wolltest du ja nur gesagt haben. Jetzt Nixus und Vaku, die Reihenfolge habe ich nicht gesehen. Vaku war vor mir auf jeden Fall. Okay, diese beiden Wiki-Seiten dienen in erster Linie ja dazu, Infostände und Veranstaltungen einzutragen, damit sie auch versichert sind, weil der Landesvorstand damit informiert ist. Es gibt aber auch die Idee oder den Gedanken, dass man darüber, wenn die Menschen diese Kalender pflegen und es ist ein Wiki, das heißt, es kann jeder, eben auch man schauen kann und sehen kann, was im Nachbarort vielleicht am Wochenende stattfindet und man sich anschließen kann. Das sind Wiki-Seiten und da kommt man nicht, wenn man das anklickt, auf eine Fraktionsseite. Danke, Marco. Jetzt erst Nixus und dann nochmal Eisel. Ja, nur eine Frage, vielleicht gehört die jetzt nicht hierhin, dann halt unter Sonstiges, vielleicht war es schon Thema, dann entschuldige ich mich vorab, ich war erst kurz nach neun hier. Derzeit wird das Thema Kennzeichenerfassung in Städten zwecks Überwachung der Dieselfahrverbote massiv diskutiert, bis hin zu einem Gesetzentwurf, der in Arbeit ist. Hat da jemand schon was zu gesagt? Denkt jemand was dazu? Hat sich die Partei vor, dazu zu äußern? Es ist wirklich nur eine Frage, fände ich wichtig halt, wenn das wirklich tatsächlich jetzt darum geht, wie setzt man diese Fahrverbote um und führt man zu diesem Zweck einfach eine komplette Kennzeichenüberwachung in den betroffenen Städten ein? Da kann ich kurz was zu sagen, weil da kam heute eine Anfrage über den Bund vom ZDF, die da einen Beitrag planen, aber erstmal noch recherchiert haben. Ich habe jetzt nicht gesehen, was heute in der Heute-Sendung war, ob das da schon thematisiert war in einem größeren Stil, aber wie gesagt, die recherchieren. Ich hatte ein kurzes Gespräch mit denen inhaltlich, weil wir ja, beziehungsweise Patrick Bayer, auch als Kläger in Karlsruhe gegen Kennzeichenerfassung nach dem Bundespolizeigesetz klagt. Ja, soweit ist da der Stand. Sprich, da gibt es Gespräche, dass das eine Bundesgeschichte ist, läuft über den Bund im Moment und wir waren hier involviert. Gut, das war's, danke. ISF nochmal. Ja, ich wollte nur kurz zur Ergänzung zu, was Vaku gesagt hat. Ja, das ist die alte Anmeldung, um es zu melden. Und in dem oberen Text steht halt Tipp: Veranstaltung in deiner Umgebung findest du hier. Wenn man da draufklickt, landet man, wie gesagt, auf der Fraktionsseite und oben bei schickt uns eine Mail an Landesvorstand. Ja, und dann Informationsstände werden im NRW-Kalender veröffentlicht. Es geht nicht darüber, dass wenn ich das Formular ausfülle, in dieser Liste erscheine, weil diese Daten kannst du nachher nicht runterladen im Gesamten, sondern nur die Einzeltermine. So, man sollte nur halt diesen alten Link dann wieder reaktivieren, weil er auf eine andere Seite damals verlinkt worden ist, als wir eine zweite in den Landtag eingezogen sind. Das war nur der einzige Hinweis, dass die Leute dann auch dieses Ding wieder nutzen, finde ich ja super. Okay, das heißt, die Wiki-Seiten auch falsche Links untersuchen. Danke, machen wir. Mein Darkstar, das ist auch noch. Also zum Thema demokratische Informationsverbreitung, Hinweis von meiner Seite, die Firma Twitter hat ihr Umgang mit Developern verändert. Die prüfen jetzt die Ethik der Developer. Das ist aus meiner Sicht auch korrekt, dass sie das geändert haben. Und man muss jetzt in Zukunft dann bei den Anmeldungen, wenn man die App-Developer-Keys haben will, man kann nicht einfach so ein Social-Bot rausbringen, man muss das begründen, was man damit tun will. Und sie haben es mir natürlich dann auch geschickt. Daraufhin habe ich dann ihre Richtlinie in mein Tool eingebaut. Dann haben sie begrüßt und sind excited über das Tool. Und Jack Dorsey hat sich auch in Indien schon in den Nesseln gesetzt, dass er sich nämlich für mehr direkte Demokratie ausgesprochen hat. Und da sind halt die Leute mit den Kastenwesen immerhin hergefallen, weil sie das religiös wieder ablehnen. Aber ich finde das trotzdem richtig, was er gemacht hat. Er hat das auch, glaube ich, halbwegs verstanden. Das fand ich erstaunlich, dass das so eine Koinzidenz war. Ich weiß nicht, ob er das jetzt irgendwie mitgekriegt hat, dass er das Tool da eingestellt hat. Aber ich fand jetzt mal die Rückmeldung von Twitter war sehr positiv. Und ich habe auch die Twitter-Ethik gecheckt. Die scheint mir der Piratenethik erstmal im Grundsatz nicht zu widersprechen, auch wenn die vielleicht noch ein bisschen freiheitlicher ist. Das nehmen wir dann einfach mal so mit. Wunderbar. Und ich hätte jetzt noch gerne einen Punkt. Ich wollte mich nochmal ein Lob aussprechen für Bernd, was die Vorstandssprechstunde vom letzten Mal anging. Also Das ist eben so ein bisschen klein gemacht, von wegen nicht so viele Leute da, ich habe es gar nicht genau gehört. Ich fand das super. Ich fand, ich glaube, jeder hat eine Menge davon mitgenommen. Natürlich auch ein sehr guter Gesprächsgast. Man merkt, dass ihr da auch ein bisschen Spaß bei der Arbeit habt in Kerpen, in den Ratssitzungen anscheinend. Aber ich fand das gut, so einen Input von außen zu bekommen. Das hat auch die Gesprächsführung von dir das gut, dass du wirklich darauf geachtet hast, dass diese Außensicht und diese, es gibt halt eine Welt außerhalb der Piraten immer wieder, dass die auch gut rüberkam. Und, ich fand es eine klasse Geschichte. Ich hatte schon so kurz überlegt, das muss noch ein bisschen reifen, das Thema Polizeigewerkschaften mal, jemanden von denen einzuladen. Mal gucken, ob mir da eine Person einfällt, aber sowas finde ich auch klasse. Und ich fände auch klasse, wenn du auch weitermachen würdest mit Ideen in so eine Richtung, also sprich Menschen von außerhalb, die Vorstandssprecher du bist. Ja, vielen Dank für das Feedback, auch vielen Dank für die Kritik. Tatsächlich habe ich schon ein paar im Hinterkopf. Das ist natürlich so die Arbeit und die Belastung zeitlicherseits ist natürlich jetzt nicht kleiner geworden für mich. Das muss man mal so sehen. Das ist natürlich auch so. Es macht schon Spaß, es bringt auch was und das steht und fällt natürlich mit Menschen, die was zu sagen haben, also die auch interessant sind und interessante Dinge zu sagen haben. Die ich da so im Hinterkopf habe, denke ich, dass die das allemal können, ja. Dazu brauche ich allerdings jetzt ein bisschen mehr Zeit jetzt, weil, wie gesagt, das sieht schon noch ein bisschen anders aus. Ja, ich würde das gerne weitermachen wollen, natürlich. Wie sich das nachher darstellt, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Also es gibt ja auch, üblicherweise habe ich das immer im Anschluss an die Bufo-Sitzung gemacht. Da gibt es natürlich jetzt auch einen nicht öffentlichen Teil, der würde das natürlich dann unverhältnismäßig in die Länge ziehen. Wie man das nachher tatsächlich gestaltet, weiß ich noch nicht. Das wird sich zeigen. Vielleicht kann das dann auch einer übernehmen oder so, mal gucken, wie wir da, was da möglich ist an Lösungen. Mal abwarten. Jo, genau. Dann gibt es, sprechen auch bald keiner. Was soll ich denn noch? Achso, nur damit es auch jeder mitbekommen hat, dass die Bundes-IT an Servern arbeitet und wir haben eben über den 30.11., 1.2., 1.12. gesprochen. In der Nacht soll eine Menge passieren. Da ist die IT also nicht lauffähig. Da können wir zumindest nicht im Wiki editieren. Das vielleicht als Hinweis an dich, Christian, falls du da mit deiner Wiki-Seite noch nicht fertig bist, hast du da eine Pause. Und nochmal der Hinweis zum Schluss, was das Thema Unterstützerunterschriften angeht. Da kann jeder, der hier zuhört, immer noch mal versuchen, ob er nicht doch noch jemanden in der Verwandtschaft, Bekanntschaft hat, der noch nicht unterschrieben hat. Und die Formulare, die gibt es ja nach, oder das Formular gibt es nach wie vor zum Download im Netz und kann dann auch per Post eingeschickt werden an die Landesgeschäftsstelle. Unbeglaubigt oder natürlich am liebsten auch schon mal vorab beglaubigt. Das geht ja natürlich immer auch. So, und damit wären wir, glaube ich, am Ende der Sitzung angelangt, wenn ich jetzt nicht noch irgendwas vergessen habe. Habe ich nichts vergessen? Nur noch den nächsten Termin. Ah, Nikolaus. Genau, 6.12. Und da fällt mir ein, da habe ich doch, Momentchen mal. Genau, da werden wir mal sehen, wie das klappt, weil ich bin eigentlich immer noch in der AG Datenschutz, die da zeitgleich stattfindet. Muss ich mir noch mal was überlegen. Die ist nämlich immer am ersten Donnerstag im Monat. Und da werden wir schon irgendwie gerade schon hinkriegen. Mal gucken. Dann mache ich auf jeden Fall das nächste Mal keine Gesprächsführung. Vielleicht bereitet sich da schon mal jemand anders drauf vor. Das wäre ganz toll. Ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, dass ihr da wart, dass ihr zugehört habt und vor allem auch, dass wir hier zumindest zeitweile und dann doch noch auch noch ein bisschen hier Bundesbeteiligung hatten. Ich weiß nicht, warum jetzt gegangen sind, ob das nicht so spannend war oder weil sie noch was anderes machen wollten, keine Ahnung. Die haben sicherlich eine Menge zu machen im Bundesvorstand, weiß ich, Vielleicht, Bernd, möchtest du noch was dazu sagen? Wie siehst du das? Müssen wir hier auf dich jetzt häufiger verzichten oder wird man weiter mit deiner Anwesenheit rechnen wie bisher? Also wie gesagt, die einzige Überschneidung im Augenblick, die ich sehe, ist die zwischen der LAFO-Sprechstunde und der BUFO-Sitzung oder vielmehr dem nicht öffentlichen Teil der BUFO-Sitzung. Ansonsten ist das erstmal nicht geplant, dass ihr auf mich verzichtet. So leicht werdet ihr mich nicht los. Im Augenblick ist es darstellbar, ja. Wie das im nächsten Jahr laufen wird, wird sich zeigen. Also, aber ich gehe schwer davon aus. Natürlich, wie gesagt, die Belastung wird natürlich steigen, das ist klar. Aber ich gehe davon aus, dass das möglich ist, dass ich beides zusammen machen kann. Der Kollege aus Bayern macht das auch in seinem Landesverband noch. Und machen wir uns nichts vor, was die Bayern können, können wir hier in NRW schon lange oder nicht? Und Lothar hat das auch für Hessen gemacht und ich denke, was die Hessen können, können wir auch schon lange. Also von daher ist das nicht geplant, dass ihr auf mich verzichtet. Es sei denn, ihr wählt mich ab beim nächsten Mal. Ja, schauen wir doch mal. Nee, ich glaube, das machen wir dann einfach mal so weiter und ich denke mal, auf die andere Seite kriegst du vielleicht noch einen zweiten Landesverband. Also könntest du das sicherlich noch einmal. Schauen wir mal, ob das... ja, genau. Okay, dann bedanke ich mich nochmal und dann können wir, glaube ich, die Aufzeichnung stoppen. Sagt jeder nochmal tschüss. Danke, Frank, für die Sitzungsleitung und natürlich danke an Vaku und Isan. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.